Der Spitzel. Köln, 1935. Regnerischer Sonntagnachmittag. Der Mann, die Frau und der Knabe nach dem Essen. Das Mädchen kommt herein. Herr und Frau Klimtsch lassen fragen, ob die Herrschaften zu Hause sind. Nein! Du hättest selber ans Telefon gehen sollen. Sie wissen doch, dass wir jetzt noch nicht weggegangen sein können. Wieso können wir nicht weggegangen sein? Weil es regnet. Das ist doch kein Grund. Wohin sollen wir denn gegangen sein? Das werden Sie sich doch jetzt sofort fragen. Gibt's doch eine ganze Menge Stellen. Warum gehen wir da nicht weg? Na, wo sollen wir denn hingehen? Wenn es wenigstens nicht regnete. Und wohin sollte man schon gehen, wenn es nicht regnete? Früher konnte man sich doch wenigstens mit jemandem treffen. Es war falsch, dass du nicht ans Telefon gingst. Jetzt wissen sie, dass wir sie nicht hier haben wollen. Und wenn sie das wissen? Dann ist es unangenehm, dass wir uns gerade jetzt von ihnen zurückziehen, wo sich alles von ihnen zurückzieht. Wir ziehen uns nicht von ihnen zurück. Warum sollen sie da nicht herkommen? Weil mich dieser Klimtsch zu Tode langweilt. Früher hat er dich nicht gelangweilt. Früher? Mach mich nicht nervös mit deinem ewigen Früher. Jedenfalls hättest du ihn früher nicht geschnitten, weil ein Verfahren von der Schulinspektion gegen ihn läuft. Du willst also sagen, ich bin feige? Ja, dann rufst du doch an. Sag, wir sind eben zurückgekommen. Wegen des Regens. Sollen wir Lemkes fragen, ob sie rüberkommen wollen? Damit sie uns wieder nachweisen, dass wir nicht luftschutzfreudig genug sind. Klaus Heinrich, lass das Radio. Ja, doch. Also, dass es heute regnen muss, das ist eine Katastrophe. Aber man kann eben nicht in einem Land leben, wo es eine Katastrophe ist, wenn es regnet. Meinst du, das hat viel Sinn, mit solchen Äußerungen um sich zu werfen? In meinen vier Wänden kann ich äußern, was mir passt. Ich lasse mir nicht in meinem eigenen Heim das Wort... Bitte? Dankeschön. Müssen wir ein Mädchen haben, dessen Vater Blockwart ist? Darüber haben wir doch, denke ich, genug gesprochen. Das Letzte, was du sagtest, war, das habe seine Vorteile. Was ich alles gesagt haben soll? Sag so etwas nur deiner Mutter. Wir können in den schönsten Salat kommen. Was ich mit meiner Mutter spreche. Ach, lassen Sie nur, Erna. Sie können ruhig gehen. Ich mache das schon. Vielen Dank, gnädige Frau. Machen alle Geistlichen das, Papa? Was denn? Was hier steht. Was liest du denn da? Aber unser Gruppenführer hat gesagt, was in dieser Zeitung steht, können wir alle wissen. Es ist für mich nicht maßgebend, was der Gruppenführer gesagt hat. Was du lesen kannst und was du nicht lesen kannst, entscheide ich. Hier hast du 10 Pfennig, Klaus Heinrich. Geh hinüber und kauf dir was. Aber es regnet doch. Wenn diese Berichte über die Priesterprozesse nicht aufhören, werde ich die Zeitung überhaupt abbestellen. Und welche willst du abonnieren? Das steht doch in allen. Nur wenn in allen Zeitungen solche Schweinereien stehen, werde ich eben keine Zeitung mehr lesen. Weniger wissen werde ich dann auch nicht, was auf der Welt los ist. Es ist nicht so schlecht, wenn sie ausräumen. Ausräumen? Das ist doch alles nur Politik. Jedenfalls geht es uns nichts an. Schließlich sind wir evangelisch. Für das Volk ist das nicht gleichgültig, wenn es nicht mehr an eine Sakristei denken kann, ohne an diese Scheußlichkeiten zu denken. Was sollen sie denn machen, wenn so etwas passiert? Was sie machen sollen? Vielleicht können sie mal vor ihrer eigenen Tür kehren. In ihrem braunen Haus soll auch nicht alles sauber sein, höre ich. Aber das ist doch nur ein Beweis der Gesundung unseres Volkes, Karl. Gesundung. Nette Gesundung. Wenn die Gesundheit so aussieht, dann ziehe ich die Krankheit vor. Du bist heute so nervös. War in der Schule was los? Was soll in der Schule los gewesen sein? Und sag bitte nicht immer, dass ich nervös bin. Das macht mich ja erst nervös. Wir sollten nicht immer streiten, Karl. Früher... Darauf habe ich jetzt nur gewartet, früher. Ich wünschte es weder früher, noch wünsche ich es heute, dass die Fantasie meines Kindes vergiftet wird. Wo ist er denn überhaupt? Wie soll ich das wissen? Hast du ihn weggehen sehen? Ich verstehe nicht, wo er hin sein kann. Klaus Heinrich? Klaus Heinrich? Klaus Heinrich? Er ist wirklich weg. Warum soll er nicht weg sein? Aber es regnet doch in Strömen. Warum bist du denn so nervös, wenn der Junge mal weggeht? Was haben wir denn gesagt? Was hat das damit zu tun? Du bist so unbeherrscht in letzter Zeit. Ich bin zwar nicht unbeherrscht in der letzten Zeit, aber selbst wenn ich unbeherrscht wäre, was hat das damit zu tun, dass der Junge weg ist? Aber du weißt doch, dass sie zuhören. Und? Und? Und wenn er es dann herum erzählt? Du weißt doch, wie sie jetzt immer hineinreden in sie in der HJ. Sie werden doch direkt aufgefordert, dass sie alles melden. Es ist komisch, dass er so still weggegangen ist. Unsinn. Hast du nicht gesehen, wann er fort ist? Er hat sich eine ganze Zeit lang am Fenster rumgedrückt. Ich möchte wissen, was er noch mit angehört hat. Aber er weiß doch, was geschieht, wenn Leute angezeigt werden. Und der Junge, von dem Schmulkes erzählt haben? Sein Vater soll immer noch im Lager sein. Wenn wir nur wüssten, wie lange er im Zimmer war. Das ist ja alles Unsinn. Klaus Heinrich! Na, Klaus Heinrich! Ich kann mir nicht denken, dass er, ohne ein Wort zu sagen, einfach wohin geht. So ist er nicht. Vielleicht ist er beim Schulkameraden. Dann kann er nur beim Mummermann sein. Ich rufe an. Ich habe das für falschen Alarm. Hier Frau Studienrat Furke. Guten Tag, Frau Mummermann. Ist Klaus Heinrich bei Ihnen? Nein, da kann ich mir gar nicht denken, wo der Junge ist. Sagen Sie, Frau Mummermann, ist das AJ-Lokal sonntagnachmittags offen? Ja. Vielen Dank. Dann will ich doch mal nachfragen.